Herr Günd, jetzt ein hübscher Herr von mittleren Jahren, an der Südwestküste von Marokko, in der Wüste Sahara, auf einer Oase. Früher Morgen,